haben den Boden mit Blut getränkt, unsere Pferde durch einsame Weiten gelenkt, glaubten uns verloren in stürmischer Nacht. Und niemand hat unserer Seelen gedacht, durch Sturm und Schlamm sind wir gefahren durch dieses Land, verwüstet, verbrannt. Und niemand weiß um unsere Qualen, verloren, verbannt, vergessen, verkannt. In der Göttersturm fanden wir unser Ende, in Not und Kampf, in der Weltenwende, Verzweiflung und Ohnmacht, in blutigem Reigen, dann nur noch Stille und Kälte und Schweigen. Und einsam liegen wir begraben in fernem Land, entwurzelt, verbrannt. Und niemand weiß um unsere Taten, verloren, verbannt, vergessen, verkannt. Verlassen im Schatten der Eiche, selbst Treue uns niemals zum Ruhme gereichte. Wir blieben zurück, man kennt die Namen nicht mehr, verschmäht, vergessen, ein verlorenes Heer. Durch Steppe und Regen sind wir gefahren durch dieses Land, verwüstet, verbrannt. Und niemand weiß um unsere Qualen, verloren, verbannt, vergessen, verkannt. Und einsam liegen wir begraben in fernem Land, entwurzelt, verbrannt. Und niemand weiß um unsere Taten, verloren, verbannt, vergessen, verkannt.